Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 16 – Eumaios. Die Rollen und ihre Schauspielenden. Erzähler – Jürgen Holz. Leopold Blum – Dietmar Bär. Steven Dedalus – Jens Harzer. John Corley – Milan Peschel. Matrose – Thomas Thieme. Italienischer Seemann – Alberto Fortuzzi. Ton: Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie: Klaus Buhlert. Produktion: Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie: Manfred Hess.